Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leben eines interaktiven Aushilfs-Jedis, Folge 64. Und weil aller guten Dinge drei sind, hier nochmal eine Feedback-Folge. Und ja, mal schauen, wen nehmen wir denn hier? Nehmen wir doch mal die Sarah. So. Die Sarah schreibt auf meine Fragen, dass es nicht so ganz leicht ist. Sie möchte gerne Podcast-Folgen mit einer knappen Länge von 30 bis 60 Minuten. Da empfehle ich die Elite. Lustig, knackig, 30 Minuten. Wenn wir nicht gerade ein Bierchen zischen, da war die letzte Folge tatsächlich etwas schwach, die 15er. Aber ansonsten, wenn wir nicht gerade ein Bierchen zischen, sind wir, glaube ich, halbwegs feingeistig. Gelegentlich auch einfach albern, gelegentlich grobschlächtig witzig und gelegentlich auch einfach nur informativ. Dementsprechend die Elite, 30 bis 60 Minuten kann man sich anhören. Viel Spaß. Welches Thema? Aktuelle Themen, also Politik und Religion ist schwierig. Jo, stimmt. Wobei, ich schreibe viel über Politik. Wobei ich da auch immer gern den Satz bekomme, ja, schreib doch mal ein bisschen mehr über Politik. Und man denkt sich, tue ich eigentlich den lieben langen Tag lang ständig, lese andere Beiträge. Aber ja, aktuelle gesellschaftliche Themen, da habe ich auch schon eine Geschichte. Und zwar, ich werde den Olli Kube demnächst nochmal interviewen und wahrscheinlich werden wir über das Thema Polyamorie sprechen. Das heißt, wer treibt's mit wem, wie viel Frauen darf man haben, wie viel Männer darf man haben, wer liebt wen und vor allem wie oft. Also tatsächlich geht's bei Polyamorie, also kann Olli sehr, sehr viel zum Thema Polyamorie erzählen und dementsprechend werde ich das Thema mit ihm demnächst mal besprechen, also bis bald, was das angeht. Ansonsten, zu Olli Kube habe ich übrigens tatsächlich noch ein Feedback bekommen, zu dem Interview. Da kam von linker Seite ein tatsächliches, welcher komische Kauz habe ihn da interviewt. Der komische Kauz bin ich und in dem Fall muss man dazu sagen, ich vermute mal, diese komische Kauz-Ansage kommt aus der Logik heraus, dass ich nicht total links in dem Interview rüberkomme und nicht total Feuer und Flamme und einfach nur an seinen Lippen hänge, sondern tatsächlich kritisch nachfrage. Das nennt man Journalismus und das nennt man vor allem Fernheit zum Interviewpartner, also sprich, sich nicht gemein machen mit einer Sache, weil ganz ernsthaft würde ich hier extrem linke Positionen beziehen und einen extrem linken Interviewpartner haben. Und wir würden eigentlich tatsächlich sehr, sehr links nur miteinander uns unterhalten, würden die meisten Menschen das Ding abschalten. Das ist das eine. Und zum anderen, ja, ist es dann irgendwann ein Preaching to the Choir. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich den Menschen erzählen muss, die es eh schon wissen, was es ist. Also die Position von Olli. Und entsprechend, nee, das ist schon ganz gut, dass da ein komischer Kauz, glaube ich, sitzt. Das hat dann auch einen gewissen PR-Aspekt, was manche Linken halt leider auch nicht so ganz verstehen. Dass eben nicht der Gleichklang und die Harmonie unbedingt Dinge weit tragen, sondern gelegentlich auch einfach mal ein bisschen Kontroverse sein muss, sonst funktioniert das nicht. So, welchen Interviewpartner soll ich mir dringend holen? Also zurück zu Sarah. Welchen Interviewpartner soll ich mir dringend ins Boot holen? Es kommt aufs Thema an. Ich soll keine Sternchen holen. Ja, das ist richtig. Die sollte ich mir tatsächlich nicht ins Boot holen, weil wisst gar nicht, wen ich da dann interviewen soll. Wer da wirklich was mir erzählen kann, was nicht nur reine PR ist. Also da würde ich wahrscheinlich dann auch ausknipsen. Außergewöhnliche Persönlichkeiten und erfolgreiche Persönlichkeiten, jo, das ist durchaus eine spannende Sache, wenn du mir verrätst, wen. Weil, klar, die Leute, die mir direkt einfallen, sind natürlich auch Leute, die direkt Nein sagen, weil Zeitmangel. Kenne ich, weiß ich, habe schon eine Menge Leute für andere Projekte angefragt und weiß, dass bei einer von 10 Personen höchstens ein Mal gucken oder ein Vielleicht oder ein Ja kommt. Und entsprechend verrat mir doch, wer Zeit hat. und wer für solche Sachen offen ist. So, zu welchem Thema soll ich aus meinem Leben erzählen? Zu Themen, in denen du dich besonders gut auskennst. Ja, dann sollte ich über Gaming erzählen und über Marketing. Ja, vor allem über Gaming sollte ich wahrscheinlich reden. Damit habe ich meine Kindheit verbracht, wenn ich nicht gerade Sport gemacht habe. Es macht keinen Sinn, lang und breit über meine Essgewohnheiten zu erzählen, wenn das für mich kein persönliches, relevantes Thema ist. Doch ist es tatsächlich. Gerade Essgewohnheiten wären sogar ein Thema, worüber ich auch wunderbar was erzählen könnte. Aber ich glaube, da gibt's aktuell sehr, sehr gute andere Podcasts, die sich speziell mit dem Thema beschäftigen. Kann ich also tatsächlich empfehlen, so Dinge wie No Time to Eat oder sowas zu hören. Ich glaube, da ist man auch gut aufgehoben. Ansonsten, zu welchem Thema könnte ich die Sarah interviewen? Persönlichkeitsentwicklung, das ist doch mal ein spannendes Thema, wenn du da Lust und Laune hast. Jo, komm in den Podcast. Ist ziemlich simpel, wir brauchen ein Mikrofon, wir brauchen einen Internetanschluss bei dir, bei mir und so entweder Skype oder ein anderes Tool und dann kann man das durchaus machen. Persönlichkeitsentwicklung ist durchaus interessant. Die Frage ist jetzt natürlich, in welche Richtung Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel, und da hätten wir eigentlich auch schon die Einstiegsfrage. Was heißt denn das wirklich zum Beispiel? Was heißt Persönlichkeitsentwicklung und wem hilft die wie weiter? Ja, also ich glaube, das könnte ein spannendes Thema sein. Wenn du Laune hast, gib laut und Bescheid und kriegen wir hin. In diesem Sinne, so viel zum Feedback, Teil 3, und die anderen bespreche ich mal irgendwann anders. Vielen, vielen Dank. Tschüss.